Keen on the dime, nigga. Reit Maseratis, es ist reich das Kind. Sein Ex-Bars und Mannes auf Partys, es ist reich das Kind. Food von McDonalds, KFC, Arby's, es ist reich das Kind. Ficke die Bitches in Hotel-Lobbys, es ist reich das Kind. Rote Ferraris und Reit Maseratis, es ist reich das Kind. Sein Ex-Bars und Mannes auf Partys, es ist reich das Kind. Food von McDonalds, KFC, Arby's, es ist reich das Kind. Ficke die Bitches in Hotel-Lobbys, es ist reich das Kind. Es ist reich das Kind, goldene Uhr am Armgelenk. Ich kopp mir den Stuff vom Kudamm ein, dein hat dir deine Mom geschenkt. Blow up die Narrow Boys, ziehen Speed im Backstage. Ich und G schmuggeln wieder drin im Louis Bag. Age Diplomatic Immunity, die Cops können uns nicht festnehmen. Du denkst, dass wir Snitches sind, weil wir Groupies festnehmen. Eis muss feststehen, die sind cooler als alle deine Freunde, denn ich hab noch mehr Gras als eine gottverdammte Scheune. Heute haben wir alles, Boy. Früher waren wir broke, T-Shirt von Joop, Gürtel von Fendi, check das aus, die Kids sind dope. Und ich kauf mir alles ein, was ich wieder haben muss. Schieß mit der Glock Bullets in dich rein, groß wie eine Haselnuss. Rote Ferraris und Reit Maseratis, es ist reich das Kind. Xanax Bars und Mannes auf Partys, es ist reich das Kind. Food von McDonalds, KFC, Arby's, es ist reich das Kind. Ficke die Bitches in Hotel-Lobbys, es ist reich das Kind. Rote Ferraris und Reit Maseratis, es ist reich das Kind. Xanax Bars und Mannes auf Partys, es ist reich das Kind. Food von McDonalds, KFC, Arby's, es ist reich das Kind. Ficke die Bitches in Hotel-Lobbys, es ist reich das Kind. Es ist reich das Kind, doch Bro, ich war als Kind schon reich und rolle mir die Joints nicht mehr in King, sondern in King Kong Size. Blazed, wenn ich shoppen geh, so verbring ich sinnvoll Zeit, danach gönn ich mir noch nen Jay am Backseat von dem Limo Ride. Ich bin rich, motherfucker, ich weiß, du hast es, doch solange ich immer noch Cash gette, Digga, passt es. Gebe keine Fick, mein Name, Penner mich hätte, denn ich mache immer weiter, werde niemals stoppen, Money zu getten, auf Hater zu flexen, indem ich vorhab, jeden Monat deine neuen Beamer zu koppen, ein Lamborghini zu kaufen, in Panamera zu getten, in meinem brandneuen Leer über die Meere zu jetten, um dann in Dubai bisschen Geld zu verschwenden, Reichszeit ist meine Art, sich an Lehrer zu rächen, will einen Porsche in Rot, einen Rari in Geld, seitdem ich Cash hab, ehrlich, Digga, mag ich die Welt, und eine kleine Sache, die mir einfach gar nicht gefällt, ist blau, rot oder braunfarbiges Geld, damn. Rote Ferraris und Reit Maseratis, es ist reich das Kind. Xanax Bars und Mannes auf Partys, es ist reich das Kind. Food von McDonalds, KFC, Arby's, es ist reich das Kind. Ficke die Bitches in Hotel-Lobbys, es ist reich das Kind.